schon mal. Haben die schon mal. Kann ich noch nicht glauben, dass die Mache mit heimlich. Und auch für sie noch nie Tag und ist es ihnen peinlich. Da reden sie von Zölibat und Horker zu 18 und hinterher, da kann man die ganzen Richtung. Fuchsinnen, Fuchsinnen, Fuchsinnen, fangen sie mal. Herr Kardinal. Haben die schon mal. Haben die schon mal. Mein lieber Kardinal, ja, das kommt nicht vom Stuhl. Ich bin sogar der Meinung, wir sind noch nicht so cool und nicht so cool und nicht mal. Sagen Sie mal, Herr Kardinal, haben Sie schon mal, haben Sie schon mal. Lieber Kardinal, ja, das hab ich vom Stuhl. Ich bin sogar der Meinung, wir sind noch nicht vor Schule, nicht vor Schule, nicht vor Schule. Sagen Sie mal!